Sophie sagte noch, vor einem Dreivierteljahr war von Zucht und Ordnung bei den Jungs noch nichts da. Ein Haufen total orientierungslos und heut die besten Ordner, ohne sie wär Chaos los. Wenn andere noch in ihren Betten pennen, dann sieht man ihre Ordner am Sonntag früh schon rennen. Zu Schulung und Training und zu vielen Sachen, die man als guter Ordner nun mal allein muss machen. Die Truppe hat echt deutsche Kerle. Mal todernst und manch einer eine echte Perle. Ich sag's offen, wir achten euch dafür sehr. Denn ohne euch gibt's keine ruhigen Abende mehr. Das deutsche Recht, was darf ich und was nicht? Zum Beispiel ihr Danny, knallst dir eiskalt ins Gesicht. Paragraphen zählen, für alle keine Hürde, behandeln jeden mit der entsprechenden Würde. Werden nie ausfallend, sind immer korrekt und Ordnung und Disziplin wird bei ihnen nicht versteckt. Für einen eine Selbstverständlichkeit opfern diese Ordner ihre komplette Zeit. Dass euch im Saal hier nichts passiert und unliebsamer Besuch es schon vor der Tür kapiert. Finanzieren alles aus eigener Tasche und fangen auch mal auf die für dich bestimmte Flasche. Die Truppe hat echt deutsche Kerle. Mal todernst und manch einer eine echte Perle. Ich sag's offen, wir achten euch dafür sehr. Denn ohne euch gibt's keine ruhigen Abende mehr. Das ist es, was die Ordner hier ausmacht. Achtung, Stil und potenzielle Kraft. Sie stehen überall den Dingen und bei dem Lied Die schwarze Fahne hört man sie am lautesten singen. Die Truppe hat echt deutsche Kerle. Mal todernst und manch einer eine echte Perle. Ich sag's offen, wir achten euch dafür sehr. Denn ohne euch gibt's keine ruhigen Abende mehr. Die Truppe hat echt deutsche Kerle. Wir danken euch dafür sehr. Danny und Steffen, Jim und Olli, Matze und Robert und unserer Sophie und viele, viele noch andere. Danke.